Donnerstag kurz vor neun, das ist die Zeit, bei der unsere Filmkritiker hier im Studio sitzen, weil sie haben schon zwei der neuen Filme gesehen. Heute ist das Anke Lewicke und sie hat einen Märchenfilm mitgebracht. Fühlt man sich natürlich sofort an die Kindheit erinnert. Und dieser Film heißt Das Märchen der Märchen. Klingt ja schon nach einem Superlativ, gedreht von Matteo Garrone. Was ist das für ein Film? Ja, Matteo Garrone ist ja bekannt geworden mit seiner düsteren, fast dokumentarischen Mafia-Studie Gomorra. Und jetzt versucht er eben, die Märchenwelt auch so ein bisschen realistisch aufzuladen. Und ich finde das gerade einen ganz interessanten Ansatz, weil Märchen boomen ja in Hollywood. Und entweder hat man so blutige Horrorfilme, wo die Helden unserer Kindheit wie Hänsel und Gretel einfach so ballernde Terminatoren werden. Oder man hat so herrlich verkitschte Sachen wie die von Kenneth Branagh, die Cinderella-Adaption. Und da jetzt mal so ein bisschen Realismus reinzubringen, ist ganz schön. Und Garrone nimmt sich als Vorbild die Märchensammlung von Giambattista Basile aus dem 17. Jahrhundert, verknüpft drei Geschichten miteinander. Und ich finde, es geht richtig spannend los. Also da muss ein König gegen ein Seeungeheuer kämpfen. Das wird wirklich ganz nüchtern erzählt. Der geht so in voller Montur ins Wasser. Dann ist das Bild ganz trübe. Also die Leinwand wird eben nicht zur Projektionsfläche. Dann sieht man das Monster, nimmt das aber nur in den Konturen wahr. Dadurch sieht es noch bedrohlicher aus. Dann der Zweikampf geht ganz schnell, der König ist tot, das Seeungeheuer auch. Aber das Herz, das klopfende Herz, was die Königin braucht, bleibt eben da, weil sie möchte fruchtbar werden und das muss in so ein Gebräu verkocht werden. Und dann sieht man Salma Hayek da mit diesem großen, sehr realistischen, klopfenden Herz. Also das hat so eine ganz nüchterne Magie. Das ist schon interessant. Nun haben Sie was gesagt von Realismus im Märchen. So, wie realistisch ist dann das? Ein Märchen ist doch eigentlich die Traumwelt per se. Ja, natürlich ist es doch so, dass Märchen aber auch immer in ihrer Zeit ausgelegt werden, gesellschaftlich verortet, dass es auch um eine Moral geht und um Gut und Böse. Das versucht Matteo Garrone eben nicht. Also es ist so ein entfesseltes Märchen, er will keine moralische Lektion erteilen. Deshalb lässt er vielleicht seine Figuren auch manchmal ein bisschen alleine mit der Gewalt. Also da geht es dann um eine Königstochter, die muss mit so einem Riesen zusammenleben. Oder es geht um alte Waschweiber, die jung werden wollen und sich dann die Haut so abschleifen lassen. Und da denkt man manchmal, man würde sich wünschen, es gibt doch so ein Referenzsystem oder eben aktuellen Bezug. Das hätte ja auch ein Referenzsystem sein können. Aber ich meine, gut, ewige Schönheit ist jetzt nur ein Dauerthema. Das muss man vielleicht anders aufladen. Also da fühlt man sich vielleicht mit den Figuren als Zuschauerin manchmal ein bisschen alleingelassen. Aber dann gibt es eben wieder doch die tollen Schauwerte. Also da gibt es so einen Floh, den füttert eben Herrscher mit Steaks und der wird immer größer, fängt an zu grunzen. Und das ist einfach ein tolles, magisches Fabelwesen. Und ist das nun ein Film, wo man die Kinder reinschleppen soll oder sollte man sie lieber zu Hause lassen? Die Kinder sollte man lieber zu Hause lassen und die Originalfassung von Hänsel und Gretel vorlesen.